allein in dem nach und dem gegenüber einzuschlagen, die mal hier, mal dort auftreten und vorübergehend etwa verstimmen. Schon möglich, dass mal jemand nach Hause kommt und sagt, statt ein halbes Pfund hat er einen Viertelpfund Futter heute bekommen, kann mal statt ein Schwein ein Ochse nur verkauft werden oder umgekehrt. Der eine will nun gerade bei Schweinestage wieder Schweinefleisch haben und kein Ochsenfleisch. Und wenn der Ochse weg ist, wird er Ochsen haben und kein Schweinefleisch. Aber das sind ja alles so nebensächliche Dinge. Wer soll aufstehen, der mir erklärt, ich kann im Dritten Reich nicht satt werden? Den möchte ich sprechen. Alles im Kriege, aber es setzt, die Versicherung gebe ich euch. Das, was lebensnotwendig ist für die Erhaltung der Nation, das wird bei Tag und bei Nacht nicht an Arbeit eingestellt. So ist ein gigantischer Aufbau vor sich gegangen. Ich erinnere, greife nur einiges heraus. Wir haben an Göringberg in Salzgitter, in Linz, sind die Größten der Welt. Es gibt auf der ganzen Welt überhaupt kein Werk, das annähernd den Umfang die Größe dieser Werke besitzt. Überall ist der deutsche Boden erschlossen worden, wo überhaupt Kupfer, Eisen, Blei, Zink, Tin nur im geringsten war. Es ist aufgeschlossen. Wo Erdöl lagert, es ist gebohrt. Überall sitzen wir Propfen drauf, ich brauche Befehl ab. Und schon strömt das kostbare Gut zur Verwertung.